Wir beten an das Lamm. Wir beten an, wir beten an, wir beten an das Lamm. Wir beten an, wir beten an, wir beten an das Lamm. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Du bist das Lamm, du bist das Lamm. Du bist das Lamm, du bist das Lamm, du bist das Lamm, du bist das Lamm. Und wir beten an, und wir beten an, und wir beten an das Lamm. Korasikaradu, marasaladu. Korababasi karabanadu, porabarari solakanadu, pobaranasi babasulanuradu, papabaradu, korabanasi kara keranasaluradu, porabasarina. Korabasalina, korabasalina, korabasaru, paparina tona, parasukare, soparanasikaru, pamparanaru, pamparanaru, pamparanaru nara, sikarana bonala. Separasati, separasati, beten an, beten an, beten an, beten an, beten an, beten an, beten an, beten an. Karane, Bikarane, siehst du es denn nicht? Siehst du es denn nicht, mein Kind? Ich liebe dich, ich liebe dich. Alles tat Jesus, alles tat Jesus, alles nur für dich, alles nur für dich, alles nur für dich. Alles nur für dich, mein Kind, alles nur für dich, alles nur für dich, mein Kind. Siehst du es denn nicht, mein Kind, alles nur für dich. Alles nur für dich, alles nur für dich, mein Kind, alles nur für dich. Es wartet hier auf dich, es wartet hier auf dich. Hol es einfach ab, hol es einfach ab. Es liegt hier bereit, es liegt hier bereit für dich. Hol es einfach ab, greife einfach zu. Es ist nur für dich, ganz persönlich. Es ist nur für dich, ganz persönlich. Oh, Halleluja. Oh, papa, pa, setata, papa, paradi, papa, paradi, lata, Sikatatatonate, Sipatatatonate, Bampara Sitata, Bapara Sitata. Schau dich ruhig mal um. Und jetzt meine ich nicht im Natürlichen. Schau mal im Übernatürlichen, was er alles für dich bereitgelegt hat. Und er hat nichts ausgelassen. Es ist alles da, was du brauchst. Greife einfach zu. Die Dinge, die hier im Sichtbaren sind, sind alle aus Unsichtbarem entstanden, sagt das Wort im Hebräer. Die Dinge, die du hier siehst, sind alle aus Unsichtbarem entstanden. Sie entstanden in der Welt, in der Gott ist. Sie entstanden in der Welt, die ewig ist. Unvergänglich. Das heißt, alles, was dort bereit liegt, verwest nicht, verändert sich nicht, bleibt so, dass wir es alles nehmen können, dass wir es durch Glauben nehmen dürfen und in diese Welt bringen, sodass es hier sichtbar wird. Und das kannst du tatsächlich nur tun, indem du immer wieder in diesen Raum hineingreifst, der für dich vielleicht gefühlt völlig unsichtbar ist. Aber er ist real. Und er ist viel realer als die Welt, in der du dich befindest. Die ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen. Und die ist morgen schon nicht mehr genauso, wie sie gestern war. Ehrlich gesagt, nach einer Sekunde hat es sich eigentlich schon verändert. Aber in der Welt Gottes sieht das anders aus. Da kannst du immer wieder neu zugreifen. Da kannst du dir immer wieder neu Dinge aus dieser überirdischen Welt holen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus, dass du diesen Zugang für uns aufgemacht hast, dass wir Zugang haben. So wie Kinder irdisch Zugang haben zu allem, was ihre Eltern ihnen zur Verfügung gestellt haben. Wow, wir danken dir. Wir danken dir. In dieser Herrlichkeit lösen sich Dinge einfach auf. Probleme werden kleiner und kleiner und kleiner. Sorgen, über die man sich gemacht hat, werden kleiner bis hin zu, sie verschwinden komplett, weil wir überhaupt nicht mehr darüber nachdenken müssen, weil wir wissen, wir haben Zugang. Zugang zu den Schätzen des Himmels. Halleluja, danke Vater. Jeder Schmerz weicht. Jede Unruhe verschwindet. Blockaden lösen sich. Freude sprudelt hervor. Halleluja, Halleluja. Wenn du mit irgendwas hergekommen bist, was dich bedrückt oder was dir schwer fällt oder wo du sagst, da ist einfach irgendetwas defekt in mir oder vielleicht auch an irgendeiner Sache, selbst das funktioniert ja, dann greif jetzt mal ganz bewusst in den Raum. Ich weiß, das ist manchmal so ein bisschen lustig, wenn wir irgendwie in den Raum greifen, aber das ist ja etwas, was du sozusagen im Übernatürlichen tust. Du greifst an diesen Ort, wo die Dinge sind, und wenn du sie ergriffen hast, deine Heilung, deine Veränderung, dann halte sie fest. Lass nicht wieder los. Erinnere dich daran, dass du es dir aus dem himmlischen Bereich geholt hast, damit es im irdischen Bereich hier ins Sichtbare kommt. Das Wunder der Verwandlung ist nicht, dass du bereits, manchmal ist es so und manchmal ist es nicht so, in dem Moment, wo du hingreifst, bereits die volle Manifestation hast. Aber manchmal ist es auch so. Aber wenn du es ergreifst, dann glaube nur, dass du es hast. Denn dein Vater hat die Dinge für dich bereitgelegt, damit du sie alle genießen kannst. Kopfschmerzen weichen in Jesu Namen. Und auch solche Gedankenwirrwarrs im Hirn, dieses Hirnen, das oft auch wirklich Kopfschmerzen verursacht, es sei denn, du willst sie noch weiter haben, dann kann ich nichts machen, aber wenn du sie nicht haben willst, sag ich, ihr weicht in Jesu Namen. Und es kommt Klarheit. Klarheit in Jesu Namen. Ruhe in Jesu Namen. An den Ort, wo vorher so viel nachgedacht wurde und nach Lösungen gesucht wurde. Halleluja. Amen. Manchmal ist es für uns so, ihr meisten sitzen ja sowieso jetzt schon, dass wir im Lobpreis so viel Wahrheit singen, ja? So viel Wahrheit schon über unsere Lippen kommt. Und das ist eine wirklich gute Sache, sich damit wirklich auch eins zu machen und es rauszusingen und rauszusprechen. Aber damit wir sicher sind, dass das, was sozusagen uns vielleicht manchmal auch von vorne einfach geliefert wird, finde ich es persönlich, also unabdingbar, auch zu wissen, wo steht das eigentlich im Wort und in welchem Zusammenhang sozusagen ist es im Wort verankert. Denn Gott ist die Wahrheit. Also Gott ist natürlich auch die Liebe, ist klar. Aber Gott ist eben Wahrheit. In ihm ist keine Lüge. Das heißt, das Wort Gottes selber kann nicht lügen. Das heißt, das, was da drin steht, muss sich doch eigentlich logischerweise bewahrheiten. Im wahrsten Sinne des Wortes, oder? Es muss doch zur Wahrheit beziehungsweise auch zu einer sichtbaren Realität kommen. Ansonsten würdest du doch nur etwas vielleicht glauben, was sich ganz schön anhört und wovon vielleicht jemand erzählt hat und du denkst, ja, der war ja im Urlaub und dann erzählt er dir da aus den himmlisch herrlichsten Landschaften da und so. Und du denkst, ja, da fühle ich auch mal gerne hin, aber das wird sowieso nie was und da habe ich auch nicht genug Geld für und so. Du stellst dir aber schon mal vor, wie schön das ist und doch kannst du es vielleicht, was das Irdische hier angeht, ja so nicht erleben. Aber das Wort Gottes ist ganz anders. Das erzählt dir auch von Dingen und auch von Geschichten und deswegen ist es ja oft auch in so Geschichten verpackt alles. Das sind aber nicht die Geschichten, die nur dazu da sind, damit du dir schöne Geschichten anhörst und denkst, oh, ist das schön. Oh, das muss ich ja. Kennt ihr das, wenn man so ein Buch hat, so, oh, ist so schön, und dann setzt man sich so in die Sonne und das ist so schön und die Geschichte ist ja auch so schön. Und David kommt da so her mit seiner Schleuder und dann macht er Ping und dann fällt Goliath um und du findest das einfach nur toll. Und es ist auch toll. Aber wisst ihr was? Alle Geschichten in diesem Buch, in dieser Bibel, die stehen da nicht, damit du die einfach nur toll findest. Die stehen da, damit du die anwendest. Damit du genauso, wie meinetwegen jetzt in diesem Fall der David, sagst, Moment mal, du Riese, du verhöhnst hier die Schlachtreihen Gottes. Du pustest dich auf, ehrlich gesagt, musste sich gar nicht aufpusten, der war schon groß, aber du machst hier sozusagen den Ramtamtam mit deiner irdischen Kraft. Du hast ja keine Ahnung, mit wem ich hier unterwegs bin. Und seine Schleuder, ne? Ich habe da jetzt gerade gestern drüber nachgedacht, hatte David mit dieser Schleuder, ne? Der hat doch garantiert vorher auch mit der Schleuder schon versucht, den Löwen. Ich meine, der greift doch nicht den Löwen an, versteht ihr? Also vielleicht hinterher, wenn er ihn schon halb ausgenockt hat oder so, ne? Aber der kann ja nicht, der Löwe würde den ja zerreißen. Aber mit der Schleuder, Gott, du weißt ja, ich muss meine Herde hier beschützen. Also der Stein, ich übe natürlich, klar, logisch, ich übe, klar, logisch. Ich hatte ja immer geübt, wahrscheinlich die ganze Zeit. Wenn man ein Schaf hütet, ist ja nicht immer ein Löwe, da kann man ja stundenlang üben. Ah, getroffen, ne? Was auch immer, man kann da ja irgendwas hinstellen, was man treffen will. Dann kommt der Löwe, getroffen. Und dann kommt Goliath. Goliath hatte eine Rüstung. Das war kein Löwe, der keine Rüstung trägt. Ja, den kann man an verschiedenen Stellen treffen, sage ich jetzt mal, mit so einem Stein. Aber Goliath, der hatte ja nur, also der war ja voll in Rüstung, der hatte ja hier oben am Kopf, hatte hier eine Stelle. Das heißt, dieser eine musste präzise treffen, okay? Und ich glaube, dass Gott, egal wie David diesen Stein abgeschossen hat, ja, völlig wurscht, ob der Stein eigentlich völlig daneben gegangen wäre, ich bin mir ganz sicher, Gott hat diesen Stein gelenkt. Weil David nämlich nicht aus eigener Kraft versucht hat, seine Steine zu schmeißen, sondern weil er ziemlich genau wusste, wenn ich das mache, brauche ich irgendwie die Unterstützung meines himmlischen Systems sozusagen, denn das kannte er ja schon. Und dieser Stein traf. Warum sollte er bei dir nicht auch treffen, wenn du genauso agierst? Du verhöhnst hier die Schlachtreihen des himmlisch herrlich heiligen Gottes. Na, da kannst du dich jetzt mal warm anziehen. Das wagst du nicht. Du kommst hier nicht in meine Nähe und machst hier irgendwelchen Scheiß mit meinem Körper. Ja, weil das, wozu ist Jesus gekommen? Nicht nur für deine Befreiung, das ist natürlich klar. Um die Werke des Teufels zu zerstören. Dazu ist er gekommen, okay? Also ganz klar, Krankheit gibt es nicht im Himmel, das wissen wir vom Wort her. Wenn es dann also hier Krankheit gibt, kann sie ja nicht von Gott kommen. Sind wir uns da einig? Das ist wichtig, Leute, weil wir manchmal wirklich denken, das ist irgendwie so ein Tool, das gibt es hier nun mal irgendwie, das scheint hier so Mode zu sein, dass sich hier so Krankheiten so standardmäßig, vor allen Dingen besonders im Alter, einfach ausbreiten müssen. Nein! Also Standard, ja, für die Welt vielleicht schon, aber für dich nicht. Wie kann es sein, wenn das Wort Gottes sagt, in seinen Wunden bist du geheilt. Sag das Wort doch. Ist doch eindeutig, oder nicht? Das ist doch logisch. Das kann ja gar nicht sein, dass das jetzt für mich hier nicht gilt. Und dass Jesus den Teil nicht, so sage ich jetzt mal, getötet hat. Jesus ist gekommen, um dem Teufel und alle Werke, die der da sozusagen auffährt, zu zerstören. Alle Goliaths. Da schreien wir jetzt Halleluja. Das ist auch gut so, dass wir das tun. Weil wir haben etwas begriffen, mindestens das haben die allermeisten Christen begriffen, wenn sie das Wort wenigstens da an der Stelle schon mal für wahr halten, ja? Für echt halten. Dem kannst du aber gedanklich zustimmen. Du kannst mit mir jetzt übereinstimmen, dass das Wort zum Beispiel sagt, in seinen Wunden bin ich geheilt. Du weißt vielleicht sogar die Bibelstelle im Jesaja und sagst, ja, stimmt. Passiert auch manchmal. Oder? Doch, passiert auch manchmal. Hast du schon erlebt vielleicht sogar. So, und dann stimmst du gedanklich zu, dass das stimmt. Aber wisst ihr was? Diese gedankliche Zustimmung, ich habe mir das rausgeschrieben, ich dachte, es ist ja eigentlich eine echte Fiesität. Ne? Der Teufel ist halt nicht blöde. Der denkt sich ja immer so Schliche aus, wie er uns in dem, was wir so denken, das so ein bisschen verdrehen, dann ist das noch so halb wahr und irgendwie klingt das auch noch gut. Ja? Und deswegen gibt es einen Ersatz für Glauben, den ich glaube, dass er der Kirche den wirklich untergeschoben hat. Und das heißt gedankliche Zustimmung. Und ich werde euch mal erklären, was ich damit meine. Also Leute hören zum Beispiel und wissen und kennen ja das Wort. Hören, wissen und kennen. Okay, das ist schon gut. Aber ich sag dir, das reicht nicht. Hören, wissen und kennen, okay? Sie anerkennen sogar auch die Wahrheit im Wort. Sie stimmen sogar gedanklich überein. Nur eins tun sie nicht. Sie handeln nicht danach. Sie sprechen gar nicht entsprechend so. Ich glaube, ich kriege eine Grippe. Nee. Oder man könnte auch sagen, ja, ich weiß, Jesus kann mich heilen. Ja, was ist das für eine Aussage? Klar kann er dich heilen. Aber die Heilung, die du brauchst, das ist das, was ich vorhin auch versucht habe, euch zu sagen, ihr müsst da reingreifen in diesen Bereich, ihr müsst euch das nehmen und dann müssen wir das festhalten, was das Wort sagt. Man nennt das auch Glauben. Ja? Oder man könnte auch sagen, Gott kann das Problem für mich lösen. Ja, kann er. Das ist sowieso der beste Problemlöser. Aber echter Glaube spricht anders. Echter Glaube würde anders sprechen, weil echter Glaube macht es so. Wenn Gottes Wort sagt, dass es so ist, dann ist es so. Genau. Es gehört mir bereits. Ich bin nämlich Erbe. Ich habe es jetzt. Ich habe es jetzt. Es ist eventuell noch nicht manifestiert, aber darum geht es beim Glauben auch. Erstmal zunächst nicht, sondern darum, einen Bereich anzuzapfen, ja, und aus diesem Bereich eine Substanz zu holen, mit der, ich versuche das jetzt mal irdisch auszudrücken, das ist manchmal so ein bisschen schwierig, mit der du hier etwas kreieren kannst. Versteht ihr? Also man braucht ja zum Beispiel, um so ein Haus zu bauen, manchmal braucht man Beton. Das muss man sich ja irgendwo holen und dann muss man das mit Wasser mischen und dann kann man das anwenden. So, wenn du dir jetzt aus dem Himmel was holst, dann ist das ja nicht was du schon mit deinen Händen in dem Moment fühlst, ja? Sondern, aber du hast trotzdem was geholt. Nämlich eine Substanz. Der Hebräerbrief sagt das auch. Der Glaube aber ist, und dann geht es so weiter, unter anderem eben auch eine Substanz. Der Glaube ist auch ein Fürwahrhalten oder er ist eine feste Zuversicht. Eine Substanz von Dingen, die wir nicht sehen. Okay, die aber trotzdem da sind. Ja, sind wir uns einig. Es ist ein Überzeugtsein von einer anderen Realität, von einer anderen Substanz sozusagen. Ja? Der Glaube zieht diese andere Realität in den für uns sichtbaren Bereich. Glaube spricht das Unsichtbare ins Sichtbare. Glaube spricht, das ist schon mal eine Handlung. Okay? Weil Glaube kann sich nicht einfach nur hinsetzen und hoffen, dass irgendwas passiert. Das funktioniert nicht. Also diese Aussage, ich weiß, Jesus kann mich heilen, ist mindestens eine gedankliche Zustimmung. Aber echter Glaube würde sagen, Jesus hat mich geheilt. Und er würde es auch in dem Moment sagen, wo der Körper noch eventuell irgendwelche Symptome zeigt. Weil der Glaube ankert ja nicht im Hier, der ankert nicht in dieser Realität. Der Glaube ankert ganz und gar woanders. Der ankert in dem unsichtbaren Bereich, in dem die Dinge für dich bereit liegen sozusagen. Oder du würdest auch nicht sagen, Gott kann mein Problem, kann das Problem für mich lösen, sondern in Wirklichkeit ist es ja so, dass Gott oder Jesus, als der da am Kreuz hing, ganz ehrlich alle Probleme für dich gelöst hat. Der hat da kein einziges Problem ausgelassen. Und komm jetzt nicht mit, damals gab es noch keine Computer und damals gab es noch keine Kühlschränke oder irgend so ein Kram. Ja, das kann der gar nicht gewusst haben. Die Substanz des Himmels ist ja ewig und sowieso ist der Zeit ja gar nicht unterworfen. Wer dieses Universum kreieren kann, ja, mit, es gibt nur ein einziges Blatt, ein einziges Mal an diesem Baum da, der da steht zum Beispiel, oder also überhaupt die Faszination aller Naturstoffe, die wir hier haben, das Zusammenspiel aller dieser Dinge, ja, also aller Substanzen, die es hier auf der Erde gibt, die Menge des Wassers, die Reinheit der Luft oder was, der Kuckuck, also alleine das zusammenzustellen, ist ja wohl irgendwie ehrlich ein bisschen komplizierter als eine Spülmaschine, oder? Nee, echt jetzt mal. Und überhaupt, wer hat sich überhaupt die Spülmaschine ausgedacht? Ja, die Spülmaschine funktioniert doch nur, oder viele, also ein Flugzeug fliegt doch auch nur, weil es ein Naturgesetz gibt. In diesem Fall überwindet ja das Flugzeug eins der Naturgesetze, nämlich dass Dinge, wenn man sie loslässt, runterfallen. Ne? Also das Naturgesetz wird ja durch ein anderes Gesetz in dem Fall außer Kraft gesetzt, sonst würde ja so ein Flugzeug niemals fliegen. Aber das hat da einer rausgefunden. Der hat ja nicht ein neues Gesetz erfunden, sondern der hat das ja einfach nur genutzt, was sowieso da ist. Also du kannst das wirklich immer wieder sagen. Gott hat das Problem schon gelöst. Deshalb ist es sehr von Vorteil, wenn es Probleme in deinem Leben gibt oder Schwierigkeiten, sie ihm anzuvertrauen. Ich meine, es ist doch viel einfacher, ihm etwas zu geben, was er sowieso kann, als selber zu versuchen, an der Sache rumzulaborieren. Wenn das auf seinem Schreibtisch ist, dann wird er sich schon darum kümmern. Hat er versprochen. Hoffnung zum Beispiel sagt auch, ich werde es irgendwann haben. Kennt ihr auch, ne? Oder ich hoffe, dass Gott mein Gebet gehört hat. Wir sind immer noch bei der gedanklichen Zustimmung und bei dem, was Glaube ist. Glaube sagt aber, ich habe es jetzt. Und es gibt doch diesen Vers im Markus 11, 23, lese ich mal jetzt, wenn jemand zu diesem Berg spricht, also zu diesem Umstand, zu dieser Schwierigkeit, zu dieser Krankheit, zu irgendwas, hebe dich hinweg und wirf dich ins Meer. Jesus spricht hier und in seinem Herzen nicht ganz sicher ist. Nein, da steht nicht zweifelt, sondern was tut er? Er glaubt, dass das, was er hofft, nein, dass das, was er sagt, geschieht. Also wenn man das so macht, diese ganze Zutatenliste hier abarbeitet, so wird ihm zuteil, was immer er sagt. Und Jesus ist auch noch nicht fertig mit dem Ganzen da und sagt in Vers 24 dann, immer noch Markus 11, alles, um was ihr auch bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Darum geht es mir hier die ganze Zeit. Ich muss, wenn ich da reingegriffen habe, an etwas festhalten, wo deine normalen physischen Augen sagen, das ist jetzt der totale Schwachsinn, da irgendwo in die Luft zu greifen, zu denken, du hättest jetzt was, was hier die Krankheit auflöst. Ja, also wenn du es so machst, ja, nee, das funktioniert nicht, das ist klar. Du musst ja in den Bereich greifen, in den göttlichen Bereich. Dort ankert dann dein Glaube, dort erfasst er die Dinge. Und woher weiß ich denn, dass das da oben alles ist? Ich schlage mal wieder die Bibel auf und suche mal nach der passenden Verheißung zum Beispiel, falls ich es nicht weiß. Manches weiß man ja auch schon, biblisch gesehen. Wenn ich das aber da gefunden habe in dem Buch und wenn ich da dran anker und wenn ich nicht zweifle, und das steht hier, dann kriege ich, was ich da, um was ich da gebeten habe. Und Jakobus sagt, du kannst im Glauben bitten, zweifel nicht, sonst bist du wie eine Meereswoge, die hin und her getrieben wird. Brauchst du auch nicht zu denken, dass du irgendwas empfängst. Wenn du die Kiste zwischendurch wieder loslässt, wenn sie sich noch nicht manifestiert hat, kannst du natürlich wieder von vorne anfangen, ist nicht schlimm, ja. Aber wenn du es festhalten würdest, radikal, ohne Wenn und Aber, dann wirst du bekommen, worum du gebeten hast. Das ist ein verbrieftes Ding, wo wir uns nicht drüber unterhalten müssen, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Ich habe hier noch einen Satz. Glaube bedeutet, dass wir uns dessen sicher sind, worauf wir hoffen und überzeugt sind von dem, was wir nicht sehen. Glaube bedeutet, dass wir uns dessen sicher sind, also die Bibel ist ja Wahrheit, also kann ich mir dessen auch sicher sein, darauf auch hoffen, also jetzt diese Form von Hoffen, die natürlich auch ankert, und überzeugt sind von dem, was wir eben nicht sehen. Abraham ist ja Paradebeispiel für Glauben, ne? Abraham hat, obwohl seine Frau keine Kinder mehr kriegen konnte, das war schon mal das sehr einfach, das weiß man, wenn die keine Regel mehr hat, kann die keine Kinder mehr kriegen, ist das total simpel. So, beim Mann ist das ein bisschen anders, aber die Bibel sagt ja klar, dass auch Abraham, bei Abraham es so war, dass er auch hätte keine Kinder mehr zeugen können. Keine Ahnung, wie er das jetzt so wusste, ob er das ausprobiert hat, oder das diskutieren wir jetzt nicht. Nein, aber ja nicht zu der Zeit, wo Abraham dann seinen Glauben darauf setzen musste. Und Abraham wusste aber, dass Gott ja eine Verheißung gegeben hatte, dass er nämlich einen eigenen Sohn zeugt. Richtig? Richtig, gut. Was ist das anders, als was du heute tun musst oder tun solltest, wenn du irgendein Ergebnis haben willst? Wo ist da der Unterschied? Da ist überhaupt kein Unterschied. Das ist jetzt noch die Kategorie von total Oberwunder, würden wir jetzt sagen. Ne? So. Aber in Wirklichkeit ist das nicht anders wunderig, wie irgendwie, wenn du gesund wirst oder sonst was. Das ist doch genau das Gleiche. Abraham vertraute auf das, was Gott gesagt hat. Sonst hätte der niemals seinen Sohn, der ja nun schon gezeugt war, danach auch noch umgebracht. Das hätte er ja getan. Gott hat gesagt, du musst jetzt da den Isaak opfern. Und ja, das war so eine Verheißung. Aber gut, okay, wenn Gott das sagt, dann muss man das machen. Hat ihn da hingelegt auf den Altar und bis praktisch in dem Moment, wo das Messer schon reinstechen wollte, da erst hat Gott gesehen, okay, der vertraut mir, dass ich die Toten lebendig machen kann. Das war, muss das, das ist ja das, was er hätte, auf das musste er ja vertrauen. Weil Isaak war, das hatte Gott ihm vorher gesagt, deine Frau kriegt ein Kind und dieses Kind, das ist der Verheißen, das ist er. Und jetzt muss Abraham den nehmen, da auf den Altar legen. Was muss Abraham jetzt glauben? Abraham muss glauben, dass Gott die Toten lebendig macht. Was soll der sonst glauben? Dass ein neuer Isaak kommt oder was? Oder seine Frau nochmal schwanger wird? Oder? Das war ja, hatte mit der Verheißung ja gar nichts zu tun. Und da hat Gott, weil Gott merkte, der handelt nach dem Wort. Der handelt jetzt wirklich nach dem Wort. Hat er das zurückgezogen. Weil Isaak war natürlich der Sohn der Verheißung. Da wird ja nicht ein neuer kreiert oder ein Doppelgänger oder wie sowas oder so. Glaube greift in den ewigen Bereich und weiß, ich habe es. Und zieht es damit in den irdischen Bereich, wo es mit den natürlichen Sinnen gesehen, gefühlt und wahrgenommen werden kann. So agiert der Glaube. Glaube, habe ich mir noch aufgeschrieben, wird dich motivieren, all das über dich zu sagen, was das Wort sagt. All das über dich zu sagen, was das Wort sagt. Das ist was Aktives und das muss auch auf deine Lippen. Das griechische Wort Bekenntnis heißt ja dasselbe sagen wie eine andere Person. Das heißt, du sagst etwas, was Gott bereits gesagt hat. Das ist dein Bekenntnis. Und Thomas zum Beispiel, um jetzt nochmal ein anderes Beispiel zu bringen, Thomas, einer der Jünger, der hatte ja schon von seinen anderen Kollegen gehört, dass Jesus auferstanden war. Und dann erscheint der auch noch. Und Thomas sagt, das glaube ich erst, das muss man sich mal reintun, wenn ich dich anfassen kann, wenn ich meine Finger da reinstecken kann, da in die Male, dann erst bin ich bereit zu glauben. Abraham hat schon 22 Millionen Kilometer vorher geglaubt. Versteht ihr? Da ist der Unterschied. Deshalb sagt Jesus ja an der Stelle, dass dieser Thomas, also mal gut, der hat sich davon überzeugt, dass das jetzt die Wahrheit ist, aber dieser Thomas-Glaube ist gar kein biblischer Glaube, weil er sich ja davon überzeugt, dass das jetzt so ist. Ich kann mich auch davon überzeugen, wenn ich jetzt sage, okay, ich bin geheilt, ich gehe zum Arzt und der Arzt bestätigt, dass ich geheilt bin, ja, dann ist das klar, ne? Dann steht das ja schwarz auf weiß. So. Der Glaube von Abraham ist uns ein Beispiel. Aber diese Geschichte ist natürlich super alt, deswegen ist es immer gut, im Neuen Testament sozusagen sich zu verankern in dem, was Jesus getan hat. Und Jesus hat als Mensch hier auf der Erde eigentlich nichts anderes gemacht. Der hat, man könnte ja denken, ja, der war jetzt irgendwie so ein Überflieger, so ein Superspezial, so ein, keine Ahnung, so ein Hans Dampf in 25.000 Gassen, aber Jesus war ganz Mensch. Er musste auch ganz Mensch sein, um das alles tun zu können, was er getan hat, damit du nicht immer denkst, ja, das war ja Jesus, das kann ich, kann auf mich. Christus in dir aber kann all das. Und Christus in dir hat die ganzen Voraussetzungen geschaffen, dass du die Bibel verstehst, dass du das mit Glauben begreifst, dass du das tatsächlich tun kannst, dass du reingreifen kannst in diese Bereiche und sagen kannst, so, das ist meins. Und darunter mache ich es nicht. Darunter gehe ich nicht. Das halte ich fest, das sagt das Wort, das spreche ich aus. Wenn du mich fragst, dann sage ich dir, so ist es. Versteht ihr? Und das kannst du auch jetzt mal so für deine Bereiche, ne, das können ja Krankheitsbereiche sein, das können familiäre Bereiche sein, das können Arbeitsbereiche sein, wo du vielleicht einen Berg siehst oder eine Schwierigkeit oder einen Umstand. Schau doch mal über den Umstand, also schau doch mal weg von diesem Umstand oder schau drüber und stell dir mal vor, wie du eine Substanz ziehst aus dem Himmel, die eine vielleicht sogar zerstörerische Kraft hat, um den Berg oder den Umstand einfach aufzulösen. Einfach so. Und diese Substanz gibt es natürlich. Weil Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und du kannst jeden einzelnen Bereich, du kannst das abgeben bei Gott, du brauchst da nicht selber mit rum zu strugglen, du kriegst es sowieso nicht hin. Das hast du bei manchen Sachen schon selber festgestellt. Lass ihn mit seiner Kraft und mit dem, was der himmlische Bereich bereitstellt, lass dir dadurch einfach helfen. Das macht Glaube eigentlich ganz einfach. Ich sage bewusst eigentlich, weil ich weiß, dass der Teufel in unserer Gedankenwelt gerne mal vorbeikommt und uns gerne mal was anderes erzählen will und uns gerne mal daran erinnert, wie man sich fühlt und wie hoch der Berg ist und wie groß der Umstand ist und dass der sich immer noch nicht hinweggehoben hat und dass das ja schon ziemlich lange dauert. Und dann erinnern wir uns an Abraham und der hat 25 Jahre gebraucht. Alles klar, danke Herr für die Information. Versteht ihr? Zu Glauben gibt es noch viel zu sagen, aber das muss jetzt erstmal reichen. Das muss jetzt erstmal für euch reichen. Greif in den Bereich, zieh dir, was du brauchst, halte es fest. Und das Beste ist, wenn du weißt, das steht im Wort, ich habe eine Bibelstelle, mit der kann ich ankern sozusagen, dann ist es einfacher, etwas zu greifen, als wenn ich jetzt einfach nur so in so einen Raum da reingreife und keine Ahnung, was ich mir da gerade hole. Weil das kannst du immer wieder dir vor Augen holen. Das sagt die Bibel ja auch im Sprüche, dass wir das nicht von unseren Augen weichen und von unseren Ohren und Augen nicht weichen lassen sollen. Also ich lese nochmal, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinem Reden neige dein Ohr zu, lass die Worte nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens. Hier drin. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Amen. Amen. So viel dazu. Juhu. Jetzt machen wir noch weiter. Ich glaube, Janine kann da noch was ergänzen. Halleluja, danke. Mir kam so, als ich Christines Worte lauschte, der Vers, ich weiß gerade nicht, wo er steht, der aus der Liebe wirksame oder aus der Kraft der Liebe wirksame Glaube. Und diese Liebe ist wirklich ausgegossen in unsere Herzen. Als wir unser Leben Jesus übergeben haben, ist ja der Heilige Geist gekommen und hat diese Liebe und auch die Beziehung in unserem Herzen installiert. Wir haben seitdem eine Beziehung, also mit Jesus und mit dem Vater, der uns immer mit dieser Liebe versorgen will. Und zwar dauerhaft, weil ohne diese Liebe und diese Sicherheit, von der hat Christine auch gesprochen, ist der Glaube, für mich hört er sich manchmal nüchtern an. Ich weiß nicht, wie das für ihn ist, für euch ist. Ich brauche mal diese Beziehungssicherheit, diese tiefe Gewissheit, dass die Liebe wirklich ausgegossen ist. Und das steht ja auch in Römer 5,5, ne? Die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das hat er uns wirklich als Geschenk gegeben. Und das ist so wichtig. Und das hat unser Pastor heute Morgen auch gehört, in seiner wunderbaren Predigt, also gesagt, ich weiß nicht, wer es gehört hat, wie wichtig das ist, dass wir unser Herzen wirklich immer wieder ausrichten in diese Beziehung, weil wenn unser Herz richtig ausgerichtet ist zu dieser Beziehung zu unserem Vater und auch zu Jesus und für alles, was er getan hat, und uns dann noch klar wird, dass das nicht irgendwie ferne in den Sternen irgendwo auf einer Wolke ist, sondern dass er das wirklich in uns verankert ist und dass diese Beziehung in uns lebbar und erlebbar ist, das finde ich so gewaltig und so großartig. Und so, deswegen spreche ich auch gerne von einem Herzensglauben, einem Glauben, der im Herzen ist. Und das Wort sagt ja auch, dass wir das, was wir, womit unser Herz gefüllt ist, ja, daraus quillt das Leben. Und das, was wir im Herzen glauben, das wird uns auch werden. Also das realisiert sich, das ist wirklich, unser Pastor hat so von Vorstellungskraft, ne, oder von dieser Gabe der Vorstellungskraft, die wir im Natürlichen haben, geredet, aber die haben wir halt auch im Geist. Und ich frage euch gerade mal, mit was ist denn dein Herz ganz persönlich gefüllt? Ist es gefüllt mit der Wahrheit Gottes, mit dem, was das Evangelium ja sagt? Oder ist es mit den Dingen der Welt gefüllt? Und das macht doch einen himmelweiten Unterschied, mit was wir gefüllt sind. Und Sprüche 4,23 sagt ja auch, behüte mit allem Fleiß dein Herz, denn daraus quillt das Leben. Daraus kommt alles, wird alles real in unserem Leben und auch, am Tagesanfang. Also worauf richtest du dich, worauf richtest du dein Herz aus? Weil das, worauf du dich ausrichtest oder worauf du dich einstimmst, das wird dann auch real, weil du dir das vor Augen führst. Und aus diesem Herzen quellen auch die inneren Absichten, Gedanken und Motive, mit denen wir bestimmte Dinge machen. Und wir können wirklich die Dinge ja... die da am Wort stehen, wir können das ja aus so einer, oh Gott, wenn ich das nicht mache, dann macht Gott bestimmt was ganz Schlimmes. Wir können die Dinge des Tages aus Angst erledigen oder aus dieser tiefen Gewissheit, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir einen Vater haben, der uns liebt und aus dieser Freude. Also mir ist irgendwie nochmal klar geworden in der Woche, wisst ihr eigentlich, was unsere höchste Berufung ist? Und das hat mich irgendwie so geflasht. Unsere höchste Berufung als Volk Gottes ist es, Gott ja aus ganzem Herzen zu lieben, weil er uns ja vorher gefüllt hat. Juhu, wir müssen es nicht aus eigener Kraft machen, sondern wir dürfen die Liebe, die in unser Herz ausgegossen ist, dürfen wir denn wieder zu ihm fließen lassen und ihn dadurch verherrlichen. Wir dürfen als Liebesfackeln über diesen Planeten laufen und ein Licht sein und Salz für diese Erde. Und wir dürfen uns an seiner Gegenwart immer erfreuen. Und das braucht halt diese Beziehung. Und auch aus dieser Beziehung heraus, also wenn man wirklich einen guten Freund hat und dem vertraut, dann ist das ja auch viel einfacher, ihm wirklich zu glauben. Also deswegen ist es so, wichtig, das eine ist die Wahrheit, die Gott in seinem Wort natürlich sagt, aber er ist auch eine reale Person, genau wie Jesus, der war ja sogar hier, und auch der Heilige Geist. Alle drei sind Personen und wir können eine Beziehung haben, so wie ich mit Enno verheiratet bin oder mit Sonny eine Geschwisterschaft habe oder mit Jorma oder mit wem auch immer. Wir sind in Beziehung und wir sollen auch in Beziehung sein. Wir sollen sogar, das fand ich auch so verblüffend, das ist mir nochmal so klar geworden die Woche, ich finde das auch gleich. Wisst ihr überhaupt, was das größte Erkennungszeichen für uns als Christen ist? Ja, und wir sollen an der Liebe untereinander erkannt werden. Also so, wie ich Sonny liebe. Ne? Also wenn das andere sehen da draußen, das ist ja da draußen gar nicht so, oder Rainer oder so. Und wir sollen daran an dieser Liebe untereinander erkannt werden und an dieser Einigkeit und dass uns das nicht egal ist, wenn einer seine Wohnung verliert oder gerade kein Geld hat, sondern dass wir füreinander da sind, ob jetzt im Glory House, wir eine herrliche Gemeinschaft hatten, es war so eine Einheit und es war so ein Frieden und es war so schön und Ich schwebte da am Freitag raus und dachte, oh Gott, war das schön, wenn wir in Einigkeit und Geschwisterschaft da zusammenkommen. Und dann, Johannes 13, 35 sagt ja, daran wird wirklich jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und das ist so krass, auch wenn man weiß, wann hat er das denn gesagt, unser Jesus? Das war ja kurz bevor er ans Kreuz ging. Und also ich gebe euch nochmal dieses eine Gebot und ich bitte euch, ich bin ja nicht mehr da, aber liebt einander, liebt euch auch untereinander. Und so wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und an eurer Liebe werden die Menschen da draus euch erkennen. Und das macht auch Gemeinden wirklich anziehend, wenn da Liebe ist und Einigkeit und wenn die Herzen füreinander brennen. Wir sollen unseren Gott natürlich zuerst lieben, das steht ja auch. Und auch das brauchen wir nicht aus uns selbst heraus zu tun, weil diese Liebe ja ausgegossen ist. Und in 2. Korinther steht, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Jetzt ist die große Frage, wir wissen alle, dass wir in ihm sind und wenn wir seine Gebote halten, ihr kennt die Verse alle, dann ist uns diese Liebe gewiss, wenn wir nah an seinem Herzen sind, dann ist alles gut. Aber was manchmal, und jetzt komme ich nochmal, baue ich kurz eine Brücke zu dem, was Christine gesagt hat. Es ist so wichtig, dass wir das wirklich glauben, also dass wir es erkannt haben, dass uns Gott liebt und dass wir das auch glauben, dass wir seiner Liebe glauben, dass wir das wirklich glauben. Und ich kenne viele aus Gesprächen, die dieser Liebe nicht wirklich vertrauen, die er zu uns hat. Und das macht uns aber zu Waisenkindern. Und wenn wir aber dieser Liebe glauben, und deswegen lade ich uns echt ein, was im 1. Johannes 4,16 noch steht mit, wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu mir hat, ne? Möchte ich mal umformulieren in eine Ich-Botschaft und dass wir das vielleicht nochmal zusammen bekennen, weil das einfach so wichtig ist, dass ihr das Wort Gottes auch ganz persönlich oder wir das zu uns nehmen und das zu einer Ich-Botschaft machen. Und wenn ihr dabei seid, würde ich euch das mal vorsprechen. Also ich habe erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu mir hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott. Und Gott bleibt in ihm. Und gibt es etwas, was größer ist und uns mehr Sicherheit geben kann als diese Nähe? Und ich danke dir, Herr, wirklich, dass du nicht ein ferner Gott auf einer Wolke bist, sondern dass du uns so nah kommen wolltest, dass du uns sogar so nah kommen wolltest, dass du in uns einziehen wolltest, weil das Wort sagt ja auch, ich meine, wie verrückt ist das denn? Wenn jemand mich liebt, Halleluja, ich liebe dich, so wird er mein Wort halten, das empfiehlt er natürlich, und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Gott selbst ist in euch alle, uns alle eingezogen. Er ist drin und dieses Leben in Christus, wo Jesus den Weg freigemacht hat, das ist das Größte, was wir hier erleben können. Deswegen in Zeiten der Bedrängnis und wo immer du gerade ganz persönlich stehst, verliere nie die Liebe Jesu aus den Augen, die er uns offenbart hat und erinnere dich dran, dass das nicht irgendwann kommt, sondern wie Christine gesagt hat, er hat diese Liebe schon ausgegossen, sie ist drin. Und die Frage ist dein Herz offen dafür? Also gerade mal gucken, wie weit, weil wir können mit der Seele, weil irgendwas mal ganz fies war, können wir wie so ein Ventil da auch zumachen und sagen, nö, das ist mir keine sichere Sache. Wer weiß, wenn der mir zu nahe kommt und das hat was mit den Beziehung zu den Eltern oder wem auch immer zu tun, aus der irdischen Ebene, aus der weltlichen Ebene hier, aus unserer Vergangenheit. Aber wenn wir bereit sind und uns von der Seele auch entscheiden, diesem wunderbaren Gott zu glauben und zu vertrauen, dann kommt all das, was er in der Taufe uns ja schon im Geiste geschenkt hat. Und das ist dieser innere Mensch des Herzens. Das ist schon alles in uns. Aber wenn wir wirklich unser Herz öffnen für diese Wahrheit, dann fließt all das, was im Geist ist, auch in unsere Seele und in unseren Körper und macht uns gesund und heil, weil er hat es uns geschenkt. Manchmal stehen nur wir dem im Weg, dass wir diese ganze vollkommene, erlösende Kraft, ja, dass das real wird und wirklich sich manifestiert in unseren Ehen, in unseren Familien, in unserer Gemeinde, im Portemonnaie, auf dem Konto oder wo auch immer ihr das gerade braucht. Aber er hat uns das alles gegeben, weil diese Liebe, wie Christine schon gesagt hat, ist die Lösung für alles. Er hat uns schon alles gegeben und die Frage ist, stimmen wir dem zu im Herzen? Das schon, aber auch, glauben wir das wirklich? Glauben wir das wirklich? Und ich habe erkannt und glaubt die Liebe, die Gott zu mir hat. Ihr müsst es erkennen, wir müssen es alle erkennen und auch wirklich glauben. Das eine ist die Erkenntnisebene. Danke, Heiliger Geist, dass du das jedem wirklich auch in der Woche einfach aufschließt, nochmal neu, dass dieses Wunder bereits schon geschehen ist und dass das tiefer wirklich, öffne ihnen die Augen, genau, Heiliger Geist, öffne ihnen doch die Augen, uns allen die Augen und Ohren des Herzens, sodass wir diese wunderbare Wahrheit erkennen und auch wirklich im Herzen glauben können, damit das alles ankommt, wonach sich der Vater so sehr sehnt, dass wir damit überfließen, weil wir sind Überfließer im Geist. Wir sind für dieses Leben im Geist geschaffen und wir sind Überfließer seiner Liebe. Und schau doch mal deinen Nachbarn an und öffne dein Herz und lass doch mal die Liebe fließen, sie ist doch schon da. Das Einzige, was das hindert, das können wir nur selber, weil wir irgendwie so ein bisschen unser Herz vertüdelt haben. Und mit einem offenen Herzen und einem ausgerichteten Herzen wünsche ich euch die allerbeste Woche. Und wir kommen jetzt zum Abendmahl, das Enno macht. Amen, Amen.